»Nieder die Waffen!« donnerte es abermals in der Sprache der Utahs, daß in dem engen Spalte aus den wenigen Silben ein ganzes Gewitter grollen wurde. Dann fielen schnell aufeinander drei Schüsse. Man hörte, daß sie aus einem und demselben Laufe kamen. Das mußte der Henry-Stutzen Old Shatterhands sein, dessen Knall hier allerdings die Stärke eines Kanonenschusses hatte. Gleich darauf blitzte auch die Silberbüchse Winnetous auf. Die Getroffenen schrien, und dann folgte ein Geheul, als ob alle Scharen der Hölle losgelassen seien. Old Firehand hatte den Apachen erreicht und konnte nun sehen, was und wen er vor sich hatte. Der Spalt erweiterte sich auf eine kurze Strecke und bildete einen Raum, welchen man am besten ein Felsengemach nennen konnte. Es war von rundlicher Gestalt und so groß, dass vielleicht 100 Reiter in demselben Platz finden konnten. Das Wasser lief am linken Rande desselben hin. Auch hier herrschte Dämmerung, doch konnte man die Schar der Utahs sehen. Die 5 vorausgesandten Krieger hatten einen großen Fehler begangen. Sie waren hier halten geblieben, um die ihrigen zu erwarten. Hätten sie das nicht getan, so wären die jenseits postierten 4 Weißen gezwungen gewesen, sie anzureden, und sie hätten wohl rückwärts fliehen können, um die ihrigen zu warnen. Da sie aber so lange gewartet hatten, bis diese nachkamen, so waren sie nun alle eingeschlossen. Drüben stand Old Shatterhand mit dem erhobenen Henry-Stutzen, und neben ihm kniete der Hoppelfrank, damit Davy und Jemmy über ihn hinwegschießen könnten. Die Roten hatten ihre Waffen auf die Aufforderung des Ersteren nicht sofort gesenkt, und darum waren die Schüsse gefallen. 5 tote Utahs lagen am Boden. Die anderen konnten kaum an Gegenwehr denken. Sie hatten genug zu tun, ihre Pferde zu bändigen, welche durch den außerordentlichen Widerhall der Schüsse scheu geworden waren. »Werft die Waffen weg, sonst schieße ich wieder«, ertönte Old Shatterhands Stimme abermals. Und von der anderen Seite her erschallte es, »Hier steht Old Firehand, ergebt euch, wenn ihr euer Leben retten wollt!« Und neben diesem rief der Apache, »Wer kennt Winnetou, den Häuptling der Apachen? Wer sein Gewehr gegen ihn erhebt, der verliert seinen Skalp. Hau!« Waren die Utahs der Meinung gewesen, den Feind nur vor sich zu haben, so sahen sie jetzt, dass ihnen der Rückweg auch verschlossen war. Dort stand die mächtige Gestalt Old Firehands und die stolz schlanke des berühmten Apachenhäuptlings. Neben ihnen hielt, da sonst kein Raum vorhanden war, die Tante Droll mit angeschlagenem Gewehr im Wasser, und zwischen diesen dreien sah man verschiedene Gewehrläufe ragen. Kein einziger der Utahs wagte, sein Gewehr wieder zu erheben. Sie starrten nach vorn und nach hinten und wussten nicht, was sie tun sollten. Widerstand leisten wäre ihr Verderben gewesen, das sahen sie ein, aber sich so schnell und ohne alle Verhandlung ergeben, das widerstrebte ihnen. Da sprang Droll aus dem Wasser, schritt bis zum Häuptling vor, hielt ihm den Lauf des Gewehres an die Brust und rief ihm zu, »Wirf das Gewehr weg, sonst drücke ich los!« Der große Wolf hielt den Blick starr auf die dicke, fremdartige Gestalt geheftet, als ob er ein Gespenst vor sich sehe. Die Finger seiner Rechten öffneten sich und ließen das Gewehr fallen. »Den Tomahawk auch! Und das Messer!« Der Häuptling griff in den Gürtel, nahm die beiden genannten Waffen heraus und warf sie fort. »Binde dein Lasso los!« Auch diesem Befehle gehorchte der große Wolf. Droll nahm das Lasso und band mit demselben die Füße des Häuptlings unter dem Bauche seines Pferdes zusammen. Dann nahm er dieses Letztere beim Zügel, führte es auf die Seite und rief dem Gunstig-Ankel, welcher hinter Old Firehand stand, zu, »Komm her, Onkel, und fessle ihm die Hände!« Der Onkel kam steif und gravitätisch herbeigeschritten und antwortete, »An den Gürtel will ich hinten ihm die beiden Hände binden.« Er schwang sich hinter dem großen Wolf auf das Pferd, machte seine Worte zur Tat und sprang dann wieder ab. Es war, als habe der Häuptling gar nicht gewusst, was mit ihm vorging. Er befand sich wie im Traume. Sein Beispiel wirkte. Die Seinen ergaben sich nun auch in ihr Schicksal, sie wurden ebenso entwaffnet und gebunden wie er, und das ging außerordentlich schnell vonstatten, da alle Weißen nur darauf bedacht waren zu tun, was der Augenblick erforderte.